Nach dem Hörspiel stellt Ihnen jetzt Karl Lippegaus Musik aus Osteuropa vor. Nordische Elegien. Bis 22 Uhr. Eine schöne und trostlose Stadt des Nordens. Vor dem Fenster sieht man löchrige Straßenpflaster, Pfützen und Abfallhaufen. Dahinter eine bröckelnde Mauer und Holzzäune. Im Zentrum der Stadt raufen sich mitten auf der Straße die Hunde und kein Auto kann sie erschrecken. Arme Hauptstadt. Der verrostete Schlüssel für Osteuropas zugeschlagene Tür. Czesław Miłosz, 28 Jahre alt, in Vilnius 1939. Lena Siddiq ist eine in Moskau lebende Malerin. Seit etwa 10 Jahren werden ihre Bilder in Russland, Slowenien, Frankreich, Schweiz und anderen Ländern gezeigt. Vor 2 Jahren brachte sie ein Buch mit dem Titel Magic Letters heraus. Es ist eine Sammlung von Bildern und Briefen, in denen Lena Siddiq Auskunft gibt über die Entstehung ihrer Gemälde. Es ist ein Buch für Kinder, die heranwachsen, und für Erwachsene, die sich das Kindliche bewahrt haben. Der Dichter von heute sollte Kind sein. Aber ein listiges, nüchternes und besonnenes Kind. Witold Gombrowicz, Tagebuch. Unter der Leitung des Pianisten Alexei Lapin improvisiert ein kleines Ensemble aus russischen, amerikanischen und britischen Musikern, zu hören auf der CD Magic Letters, zu den Rezitationen von Lena Siddiq. Die Aufnahmen entstanden im Sommer 2006 in St. Petersburg. I take a brush and blend into a silk paint. The brush is becoming alive in my hands, and the paints begin merrily to play. Together with the paints and the brush, I'm starting the tale. See the soul flying into the silence. Hier darf man es nicht eilig haben. Am besten ist es, ziellos umherzuwandern. Selbst wer mit Vilnius schon jahrzehntelang vertraut ist, findet immer wieder überraschende Aussichten und Details. Es dominieren Pastelltöne, oftmals Aschfarbene, über die Mauern huschen Schatten, durch die abgeblätterter Putz und alte bröckelnde Ziegel hindurchscheinen. So scheint ein Stil durch den anderen hindurch. So deckt eine Epoche die nächste zu. Und oben paradiert stolz die Stereometrie der Dächer. Thomas Wenzlova. Zähmen eines Schmetterlings. So heißt ein Projekt der russischen Akkordeonistin und Sängerin Evelyn Petrova mit der Tänzerin Tanja Khabarova. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die neue CD von Evelyn Petrova, Living Water. In Petersburg arbeitete die Tänzerin mit dem heute in Dresden beheimateten Ensemble Derevo, das vom japanischen Butoh-Tanz beeinflusst ist. Tanja Khabarova ist heute vorwiegend als Solotänzerin aktiv. Der russische Kritiker Alex Kann bezeichnet die Musik Evelyn Petrovas treffend als, Zitat, rau, sinnlich, aus dem Bauch kommend und subtil, dabei komplex zugleich. Sie weist starke Bezüge zur russischen Volksmusik auf, die jedoch im spontanen Prozess der Improvisation in etwas Neues verwandelt wird. Das Programm der beiden Künstlerinnen spielt mit hellen und dunklen Tönen. Manchmal auch mit angsteinflößenden Bildern aus der Märchenwelt, den Mythen und vorchristlichen Ritualen. Evelyn Petrova nennt als Inspiration ein Buch des russischen Folkforschers Wladimir Prop aus dem Jahr 1928, die Morphologie der Volkserzählung. In ihren eigenen Stücken wimmelt es von Figuren aus ihrer Kindheit, vornehmlich von Wassergeistern mit Namen wie Baba Yaga und Koschei, die Leben spenden, aber auch den Tod bringen können. Einen Teil meiner Jugend habe ich in Petersburg verbracht, das damals noch Leningrad hieß. Wir fanden uns mit dem neuen Namen der Stadt nicht ab und nannten sie Peter oder auf Litauisch Petrapilis. Ungeachtet des Namensproblems habe ich sie sehr lieb gewonnen. Das Wesen von Petersburg besteht in zwei Naturgewalten, Luft und Wasser. Die Spiegel des Flusses und der riesige graue Himmel, die der Dichter Brodsky so großartig beschrieben hat. Auch darin ist Vilnius Petersburg diametral entgegengesetzt. Seine Existenz ist von den beiden anderen Elementen geprägt, von Erde und Feuer. Thomas Wenzlover. Der Produzent Leo Fagin schreibt zu dieser CD Russian Folk Songs in the Key of Rhythm: Hin und wieder präsentiert sich ein Talent mit solcher Kraft und Originalität, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wo der Künstler herkommt oder wo er lebt. Die Adresse von Evgeny Maslobojew werden Sie auf der Landkarte Ostsibiriens vergeblich suchen. Sie lautet Region Irkutsk, Distrikt Unteres Ilim, Ortschaft Korschunowski. Es ist wirklich in der Mitte von nirgendwo. Alle Instrumente auf dieser Platte spielt Evgeny Maslobojew selbst. Ein ganzes Arsenal aus Trommeln, Becken, Flöten, Glocken, Marimba, Glockenspiel, Shaker, Pandera und Küchengeräten aus leeren Kaffeedosen und Industriemüll. Aufgenommen wurde die Musik in Evgenys Heimstudio in Sibirien. Die Sängerin ist seine Tochter Anastasia. Детки в поле гуляли, Die Litauer hatten kein Pantheon, wie bei Homer oder Vergil, sondern sie verehrten alles, was ihnen begegnete. Besonders die Bäume und das Feuer, aber auch Flüsse, Steine, Vögel, Bienen und sogar Haushaltsgegenstände. In allem verbargen sich Geister, meistens lustige kleine Dämonen und seltener mächtigere Wesen. Fagin zu der Platte Russian Folk Songs in the Key of Rhythm. Zitat: Niemand mit normalem Verstand kann sich das Elend der menschlichen Existenz vorstellen in einer Welt, die die meiste Zeit des Jahres unter Schnee und Eis begraben ist, mit Temperaturen, die in einem Rekordtief liegen. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist die kulturelle Wüste in Sibirien. Evgeny Maslobojew wurde 1966 geboren und begann mit 12 Jahren Schlagzeug zu spielen. Sein Lebenslauf setzt etwa 1983 ein und liest sich wie ein Krimi. Er arbeitete als Kuhhirte, Musiker in Restaurants, Leiter einer Kooperative, Lehrer und Direktor einer Kunstschule, Schulleiter und vor allem als Künstler. Er baute ein Künstlercafé, wo er Blues, zeitgenössische Musik, absurdes Theater und Amateurfilme präsentierte. Evgeny organisierte ein Neo-Folk-Jugendtheater, Videostudios und baute Plattenstudios. Er arbeitete als Tonpirat, Security Man und Musiklehrer. Er gründete ein Kunstzentrum für Kinder, das Kleine Flügel heißt, und ein Festival für zeitgenössische Avantgarde-Musik. Seine Tochter Anastasia ist heute 22 Jahre alt und lernte durch ihn singen und Percussion spielen. Zur Zeit der auf dem Album zu hörenden Aufnahmen war sie 15 Jahre alt. Das Land heißt Litauen und die Stadt Vilnius. Der Name des Staates leitet sich aus dem Wort Litus, Regen, her. Doch vermutlich ist das nur Volksetymologie. Wie auch immer, die dunstigen Regenschichten am tiefhängenden Himmel sind das, was im Frühjahr und im Herbst zuerst ins Auge fällt. Im Sommer ist es dagegen klar und häufig auch heiß. Über der Stadt schweben weiße Cumuluswolken, die wie Czesław Miłosz schrieb, die unregelmäßige Form ihrer barocken Kuppeln wiederholen. Die Bezeichnung der Stadt Vilnius wird mit dem Wort Vilnis, Welle, Woge, in Verbindung gebracht, das Litauer und Slawen gemeinsam haben. Wirklich, hier wogt die Landschaft. Beim Blick aus der Höhe weitet sich der Raum. Dahinter fällt er allmählich ab und geht ins weißrussische und russische Tiefland über, das sich bis nach Sibirien und zur Wüste Gobi erstreckt. Thank you. Der Trompeter Wjatscheslaw Jaworonski begab sich nach seinem Studium Mitte der 70er Jahre in die sibirische Stadt Kemerovo. Man hatte ihn nach seinem Abschluss am Konservatorium von Leningrad dorthin geschickt, um bei einem Provinzorchester einzusteigen, die Schattenseite des freien Unterrichts in der Sowjetunion. Um 1979 kehrte Wjatscheslaw nach Leningrad zurück und startete ein neues, erfolgreiches Duo mit Wladimir Volkov, dem 18-jährigen Wunderknaben am Kontrabass. Das Duo-Format war für den Trompeter eine ökonomische Notwendigkeit, weil es in der UdSSR von gut ausgebildeten Instrumentalisten und Ensembles nur so wimmelte. Sein Duo mit Wladimir Volkov hielt fast 20 Jahre und dieses Leningrad-Duo, so sein Name, hatte zahlreiche Auftritte im In- und Ausland. Ruhige, introvertierte Charakter von Jaworonskis Musik rieb sich dann in einem neuen Duo mit der rauen Folklore-Imaginär der Akkordeonistin Evelyn Petrova. Innovativ und unorthodox kommunizieren beide auf ihrer CD Chonyi Together. Der russische Trompeter hatte die Petrova kennengelernt in einem Septett, das er für einen experimentellen Kurs an der Kunstakademie in Petersburg formiert hatte. Evelyn Petrova hatte vorher kaum Erfahrungen mit improvisierter Musik gemacht. Chonyi Together war ihre erste gemeinsame Plattenaufnahme von 1998. Spirituelle Themen stehen im Zentrum von Jaworonskis musikalischem Schaffen und Chonyi ist ein Begriff aus der buddhistischen Lehre Tibets. Er bezeichnet eines der Stadien von Bardo. Die Seele wandert, losgelöst von der sterblichen Hülle, durch mystische Welten auf der Suche nach den Tiefen des Selbst und denen des Universums. Musik Sich hineinhören in seine Zeit? Ja, aber nicht sich der Zeit unterwerfen. Schreib, was das Herz dir befehlt. Nur eine universale Kultur kann der Welt gerecht werden, niemals aber Lokalkulturen, Kulturen, die nur in Seinsausschnitten leben. Der Verlust des Vaterlandes stößt nur den nicht in die Anarchie, der tiefer sieht, über das Vaterland hinaus, für den das Vaterland nur eine Ausdrucksform des ewigen und universalen Lebens ist. Der Verlust des Vaterlands bringt nur diejenigen nicht aus der inneren Fassung, denen die Welt Vaterland ist. Witold Gombrowicz, Tagebuch. Thank you. Das war die Krakau Klezmer Band mit A Devilish Tale, Sipuro Shelshed. Die alte Musik Moldawiens, russische und Folktraditionen vom Balkan mischen sich in der Musik Mischa Alperins. 1956 geboren in der Ukraine, wuchs er in einer ländlichen Gegend in Bessarabien auf, im östlichen Teil Moldawiens. Während seiner Zeit in Moskau fand er den Bezug zur alten Musik seiner Heimat wieder und zum Jazz. Er nimmt sich die Freiheit, eine universale Sprache zu erfinden, und er liebt das Spiel mit Kontrasten. Wie sein Vorbild Glenn Gould sagt er über sich: Ich bin ein Komponist, der Klavier spielt. Alperin ist außerdem ein großartiger musikalischer Geschichtenerzähler. Der bulgarische Frauenchor Angelit und das Moskau Art Trio hören wir jetzt mit der Komposition New Skomorohi von dem seit 1993 in Oslo lebenden Pianisten und Komponisten. Ich erinnere mich an die hermetisch abgeriegelte Grenze, die die UdSSR, zu der meine Stadt Vilnius leider gehörte, vom Rest der Welt trennte. Sie war mit Wach- und Kontrolltürmen und Scheinwerfern gespickt. Dazwischen waren Stacheldrahtzäune gezogen und auf unserer Seite ein Streifen gepflückt, auf dem Eindringlinge aus dem Westen Fußabdrücke hinterlassen würden. Viel häufiger aber die eigenen Bürger, die aus dem Vaterland des Proletariats in den Westen zu entkommen versuchten. Es ähnelte alles sehr dem Berlin jener Zeit. Die mit Maschinengewehren bewaffneten Grenzer taten den gleichen Dienst wie die Bewacher der Konzentrationslager. Thomas Wenzlowa. Zitat von Mischa Alperin. Man sagt, Bäume blühen erst, wenn sie einen Überschuss an Energie produzieren. Ähnliches scheint für mich gegolten zu haben. Ich war voller musikalischer Ideen. Ich brannte darauf, sie irgendwem mitzuteilen. Sie ließen mich schon gar nicht mehr ruhig schlafen. Mit dem Waldhornspieler Arkadi Schilklopper, seinerzeit Hornist am Bolschoi-Theater in Moskau, gründete Alperin ein Duo. Arkadi hatte mit seinem Fahrrad eines Tages bei Alperin unterm Fenster gestanden und der seltsamen Musik gelauscht, die aus der Wohnung drang. Inzwischen sind sie seit 20 Jahren zusammen. Alperin sagt noch, ein so lebendiger Quell wie die Folklore lässt sich weder in den Mauern eines Konservatoriums noch von Archivbändern und seien es die einzigartigsten Zeugnisse der Tradition wirklich erfahren. Thank you. Die in Vilnius schier fantastische Verschmelzung von Sprachen, nationalen Traditionen und Religionen, die politische Grenzen ignoriert, fiel Neuankömmlingen immer ins Auge. Während ihre Bewohner meinten, dass es gar nicht anders sein könne. Die Stile erreichten diesen entlegenen Winkel Europas, wenn sich der Geschmack in den Zentren schon wieder verändert hatte. Es ist seltsam, dass das Hinzugefügte fast immer anwuchs, die Mischungen harmonisch sind. Was wir erst jetzt zu begreifen beginnen, dass die interessanteste und wertvollste Eigenart von Vilnius in seinem heterogenen Erbe besteht. Viele Menschen wussten nicht einmal selbst, welcher Völkerschaft sie angehörten. Die Vilniuser beteten nicht nur zu Jesus Christus, nicht nur zu Kasimir und anderen katholischen Heiligen. Sie beteten auch zum Jahwe des Alten Testaments und zu Allah, feierten Ostern und Yom Kippur, Heiligabend und Chanukka, Purim und Ramadan. Heute wird Vilnius gern als Ort des friedlichen Zusammenlebens der Kulturen dargestellt, als Europa en miniature. So war es leider nicht. Zwistigkeiten waren keine Seltenheit. Und in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt vom Holocaust heimgesucht, der hier noch furchtbarer war als anderswo. Die Vielsprachigkeit ist erhalten geblieben. Thomas Wenzlowa, Vilnius, eine Stadt in Europa. Nach dem Hörspiel hörten Sie Nordische Elegien, vorgestellt von Karl Lippegaus, mit Texten von Thomas Wenzlowa. Die Zitate sprach Katharina Schreiber. Pray for me. For I have been ambushed.